Chip im Schädel, alles ist manipuliert. Jeder Handgriff überwacht, jeder Gedanke kontrolliert. Und du bist süchtig nach der Scheiße, die sie dir täglich servieren. Ihre Normen und Gesetze wirst du ewig akzeptieren. Materiell ist deine Freiheit nicht von Dauer und vollkommen. Sie haben dir dein Schicksal und dein Leben genommen. Und die Erde dreht sich weiter, es ist alles halb so schlimm. Die Tagesordnung dieser kranken Zeit nehmen wir so hin. Der Gestank von Verwesung, von Habgier und Geld liegt wie ein Schatten über dieser Welt. Verkriechen und verstecken kannst du dich dein Leben lang. Doch die Wahrheit wird dich finden, weil jeder ist mal dran. Doch es ist deine Seele, nur du kannst dich entscheiden. Willst du ihnen in das Anschlitz spucken oder dich verneigen? Jeder gegen jeden, egoistisch, arrogant. Keine Achtung vor dem Leben, ohne Herz, ohne Verstand. Doch die Erde dreht sich weiter, es ist alles halb so schlimm. Die Tagesordnung dieser kranken Zeit nehmen wir so hin. Der Gestank von Verwesung, von Habgier und Geld liegt wie ein Schatten über dieser Welt. Liegt wie ein Schatten über dieser Welt.